Das sind die aktuellen Themen. Fahrradkodierung des ADFC, Polizei nimmt Bankräuber fest und 23. Spieltag in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Nach einem Banküberfall in der letzten Woche in Hohenhorst konnte die Polizei nun den 19-jährigen Täter aus Wamsen festnehmen. Zu verdanken ist dies ausgewerteten Spuren sowie Zeugenaussagen. Der Beschuldigte wurde der Jugendanstalt Hameln zugeführt. Ob er auch für den Überfall in Steinbergen Ende Februar in Frage kommt, ist noch unklar. Am kommenden Samstag bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Nienburg wieder eine Fahrradkodierung an. Mit einem Aufkleber wird dem Fahrrad eine Nummer gegeben, durch die das Rad jederzeit seinem Besitzer zugeordnet werden kann. Man wolle vor allem Fahrraddiebstahl vorbeugen, erklärt Vorsitzender Berthold Fasing. Wir versuchen also mit dieser Kodieraktion, die wir seit etwa 2 Jahren im Kreisgebiet durchführen, dem Fahrraddiebstahl entgegenzuwirken, einfach durch eine deutlich sichtbare Markierung auf den Fahrrädern. Diese Fahrräder mit dieser Markierung, die können also relativ schnell und gut dem Halter zugeordnet werden, der Polizei und auch den Fundämtern sind diese Markierungen bekannt. Das ist also ein Code, der ist bundesweit gültig und wir versuchen halt über diese Schiene den Diebstahl von Fahrrädern halt vorzubeugen. In einem Industriebetrieb in der Henriettenstraße kam es Dienstagnachmittag zu einem Schwelbrand in der Isolierung einer Maschine. Die Brandmeldeanlage löste daraufhin aus. Vor Ort entfernten die Einsatzkräfte das Isoliermaterial und löschten es mit einem Feuerlöscher ab. Es entstand kein großer Schaden. Auch für die Bevölkerung bestand in keiner Art und Weise eine Gefahr. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Bereits am Samstag fällt der Startschuss für den 23. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Um 16 Uhr trifft zum einen Rehburg auf Rodewald und Steierberg auf den ASC Nienburg. Die restlichen Spiele werden dann am Sonntag ausgetragen. Tabellenführer Münchenhagen empfängt Lese, Verfolger Eistrup muss zum Schlusslicht Nendorf. Hier kassierte Münchenhagen eine von nur 2 Saisonpleiten. Auch deshalb warnt TSV-Trainer Thorsten Klein vor Nendorf. Ja, sicherlich werden wir auch eine Mannschaft treffen, die verteidigen wird und die vielleicht auch mal zu Mitteln greift, die nicht schön sind, aber das sind deren Möglichkeiten und zu Hause sind sie schon nicht zu unterschätzen. Die weiteren Spiele im Überblick. Seppenhausen-Balge trifft auf Kreuzkrug-Hundesdorf, Interkomata Nienburg auf Husum, Liebenau spielt gegen Haßbergen und Loccum gegen Lese. Anstoß der Sonntagsspiele ist um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.